Zigaretten. Rauchen hat seinen stärksten Bezug zu den Atemwegen und der Lunge. Wir erinnern uns, dass Atmung vor allem mit Kommunikation, Kontakt und Freiheit zu tun hat. Rauchen ist der Versuch, diese Bereiche zu stimulieren und zu befriedigen. Die Zigarette wird zum Ersatz für echte Kommunikation und für echte Freiheit. Die Zigarettenwerbung zielt auch gekonnt genau auf diese Sehnsüchte im Menschen ab. Die Freiheit des Cowboys, die Überwindung aller Begrenzung im Fliegen, eine Reise in ferne Länder und die Geselligkeit fröhlicher Menschen. All diese Ich-Sehnsüchte lassen sich mit einer Zigarette stillen. Man geht meilenweit. Wofür? Vielleicht für eine Frau? Für einen Freund? Für die Freiheit? Oder man ersetzt all diese echten Wünsche durch eine Zigarette. Und so vernebelt der Rauch der Zigarette die eigentlichen Ziele.